Feedback geben und empfangen. Wissen Sie, welchen Studenten ich seit meiner Zeit als Dozent besonders nahe stehe? Jenen, denen ich starkes Feedback gegeben habe. Sie können mehr als das. Ich werde nicht locker lassen. Es gibt keine Ausreden. Sie können den Preis zahlen. Viele haben mir erzählt, dass es für ihr Leben enorm wichtig war, dass ich sie auf dem Kurs der Verantwortlichkeit hielt, sie dazu brachte, mit den vollen Konsequenzen ihres Handelns zu leben, auch wenn es damals für uns beide schwer war. Negatives Feedback zu geben gehört zu den schwierigsten Kommunikationsformen überhaupt. Andererseits ist es besonders wichtig. Sehr viele Menschen haben ernsthafte Schwachstellen, die sie nie in den Griff bekommen, weil niemand weiß, wie man ihnen Feedback geben soll. Die Leute haben zu viel Angst, dass sie die Beziehung zerstören oder sich ihre persönliche Zukunft ruinieren könnten, wenn sie sich mit ihrem Chef anlegen. Die Heuchelei bei der für David erniedrigenden Situation in der Geschichte meiner früheren Kollegin wurde für Jack so offensichtlich, dass es nicht mehr nur um einen Schwachpunkt ging, sondern um sein Ego. Der Mut und die Integrität der Frau, die ihm das Feedback gab, waren stärker als Status und Position und deshalb funktionierte es. Manchmal aber funktioniert es nicht. In solchen Fällen muss man den Betreffenden aufsuchen und sich unter vier Augen mit ihm versöhnen. Am besten kann man Feedback geben, indem man sich selbst beschreibt, nicht den anderen. Ihn zu beschuldigen, zu verurteilen und in eine Schublade zu stecken, bringt gar nichts. Schildern Sie Ihre Gefühle und Ihre Bedenken, erzählen Sie, wie Sie die Situation wahrgenommen haben. Oftmals wird der andere dann offener für Informationen über seine Schwachstellen sein, ohne sich persönlich bedroht zu fühlen. Leute in Autoritätspositionen sollten dafür sorgen, dass es legitim ist, Feedback zu geben. Wenn Sie selbst Feedback bekommen, müssen Sie explizit darüber sprechen und sich dafür dankbar zeigen, auch wenn es schmerzlich für Sie sein sollte. Wenn Sie das nämlich nicht explizit tun, wird es Usus werden, dass negatives Feedback zu geben eine Form der Illoyalität und der Auflehnung bedeutet. Ist negatives Feedback aber legitim und wird es gar zu einer sozialen Norm, kann auch eine formale Führungskraft Feedback dieser Art geben, ohne befürchten zu müssen, dadurch Gefühle zu verletzen, eine Beziehung zu zerstören oder als höchste Instanz betrachtet zu werden. Wir alle brauchen Feedback, besonders hinsichtlich unserer Schwachpunkte, jener empfindlichen Bereiche, die wir eisern verteidigen. Persönliches Wachstum ist auch deshalb wichtig, weil unsere Schwachpunkte dann nicht mehr so empfindlich sind. Unser Selbstwertgefühl ist intrinsisch und stammt nicht aus einer bestimmten, erkannten oder auch nicht erkannten Schwäche. Ich erinnere mich, dass es einmal zu Spannungen zwischen mir und einem unserer Nachbarn kam, weil es für ihn sehr schwierig war, direkt neben einer großen, lauten und manchmal respektlosen Familie, zu der auch noch ein bellender Hund gehörte und wo früh am Morgen ebenso wie spätabends grelles Licht brannte, zu leben. Ich suchte ihn auf und sagte, mir sei an einer guten Nachbarschaft gelegen. Er möge mir doch Feedback darüber geben, wie wir die Situation verbessern könnten. Zuerst wollte er nicht mit der Sprache herausrücken, deshalb half ich ihm ein bisschen auf die Sprünge und beschrieb ihm, wie es wohl sein musste, unser unmittelbarer Nachbar zu sein. Da öffnete er sich und eine wahre Flut von Gefühlen, Klagen und Anliegen ergoss sich über mich. Je länger ich ihm aber zuhörte, desto stärker schien er davon überwältigt, dass ich dieses Feedback suchte, es respektierte und ernsthaft bemüht war, die Lage zu verbessern. Er gab auch zu, dass er auf vieles überreagiert und die ganze Sache aufgebauscht hatte. Dass viel von dem, worüber wir sprachen, das Geschnatter, die Komplexität und das Durcheinander war, das nun einmal zum Leben einer großen Familie gehört. Als ich mich verabschiedete, sagte er, er sei mir für diesen Besuch sehr dankbar und fühle sich jetzt viel besser.